Kapitel 18 Menschen und Nichtmenschen. Die Ethnographie hat sich lange Zeit in Sachen Animismus schwer getan. Doch nun drängt sie unter dem Banner des New Animism in die Debatte und hilft uns, das mit Leben zu füllen, was wir im vorletzten Kapitel aus evolutionärer Perspektive rekonstruiert haben. Das spirituelle Substrat, das sich bei allen Menschen findet, unabhängig davon, ob es sich nun entfaltet oder nicht. Vor allem lässt die Ethnographie uns jene Logiken des animistischen Denkens verstehen. Die bleiben über die Zeiten und Kulturen hinweg konstant, weil es dieselben mentalen Logiken sind, die auch für unseren Kontakt zu Menschen gelten. Denn das ist die animistische Grundannahme. Zwischen uns und den anderen Wesen besteht nur ein gradueller Unterschied. Das bringt uns dem, was Schamanen umtreibt, so nah wie nie zuvor. Den alten Animismus verdanken wir dem britischen Anthropologen Edward B. Tyler, 1832 bis 1917. Er hatte ihn als Glauben an geistige Wesen beschrieben. Gerne hätte er den Terminus Spiritualismus verwendet, doch der war bereits vergeben. Der Animismus stellte für Tyler eine fehlerhafte Theorie, einen vorwissenschaftlichen Versuch der Welterklärung dar, der vom Fortschreiten des Wissens zum Verschwinden gebracht würde. Wo die Menschen noch nicht die wahren Ursachen kannten, vermuteten sie Geister als Urheber. Die kannten sie schließlich aus ihren Träumen. Für Tyler repräsentierte der Animismus die älteste Form von Religion. Dem evolutionistischen Grundverständnis des viktorianischen Zeitalters zufolge handelte es sich dabei um die Kindheitsstufe der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Über die weiteren Stufen Fetischismus, Polytheismus und Monotheismus erfolgte der Aufstieg zu wissenschaftlicher Rationalität, wie sie im Europa seinerzeit Triumphe feierte und sich daran machte, die Völker der Welt zu beglücken, mochten sich diese auch mit Händen und Füßen dagegen wehren. Hier zeigt sich einmal mehr das eurozentrische Überlegenheitsdenken, das sich im 18. und 19. Jahrhundert auch in die Wissenschaften einschrieb. Wegen der evolutionistischen Implikationen, die die mentalen Kompetenzen primitiver Animisten mit denen von Kindern verglichen, setzte die Ethnologie des 20. Jahrhunderts das Konzept Animismus auf den Index. Was macht den neuen Animismus aus? Er ist erstens seines evolutionistischen Gehalts bereinigt worden, zweitens wird Animismus nicht mehr als ursprüngliche Religion verstanden, sondern als eine andere Art, die Welt wahrzunehmen und zu interpretieren, die auch heute noch in einer Fülle von Kulturen rund um den Globus existiert. Drittens gilt Animismus als Weltsicht, welche die Dominanz westlichen Denkens radikal in Frage stellt. Schauen wir uns das kurz an, um besser zu verstehen, was unsere Schamanin ausgezeichnet haben könnte. Schließlich hegen wir den Verdacht, es mit einer animistischen Virtuosin sondergleichen zu tun zu haben.